und das heißt Erika. Heiß von 100.000 kleinen Bienelein wird umschwärmt Erika, denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Zarter Duft entströmt dem Blütenkleid. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. In der Heimat wohnt ein kleines Mägdelein und das heißt Erika. Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein und mein Glück, Erika. Wenn das Heidenkraut rot-lila blüht, singe ich zum Gruß ihr dieses Lied. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Schaut's mich an.